Ich lese heute die Verse 19 bis 25 aus dem Hebräerbrief, Kapitel 10. Es geht ja immer wieder im Hebräerbrief darum, fest zu bleiben an dem lebendigen Gott in Jesus Christus. Von dem Vollkommenen auszuleben und nicht zu dem Vollkommenen hin. Darum geht es. Denn zuvor hat das erwählte Volk Israel die Aufgabe gehabt, zu dem Vollkommenen hin zu leben, zubereitet zu werden, den Messias zu empfangen, der das Vollkommene bringt. Aber nun ist er da und jetzt sollen wir von dem Vollkommenen aus leben. Nicht mehr dem Versuch erliegen wollen, vollkommener zu werden, sondern die Vollkommenheit im Herzen wirken zu lassen zum Lobe des Herrn. So geht es jetzt weiter im 10. Kapitel. Wenn wir nun, liebe Brüder, die Freudigkeit haben zum Eingang in das Heilige durch das Blut Jesu, welchen er uns bereitet hat zum neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzugehen mit wahrhaftigem Herzen, in völligem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Und lasst uns halten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns untereinander unser Selbst wahrnehmen mit Reizen zur Liebe und guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlung, wie etliche pflegen, sondern einander ermahnen und das so viel mehr, so viel ihr seht, dass sich der Tag naht. Das ist der Tag der Wiederkunft des Herrn. Wir sollen darin festbleiben, dass das gar nicht so einfach ist, merken wir. Es gibt so viele, viele Einflüsse weltlicher und religiöser Art, die uns die Schau, dass in Jesus Christus das Vollkommene da ist, streitig machen wollen. Wir haben ja gelesen in den Versen zuvor im selben Kapitel die Sprache des Herrn, wie er zum himmlischen Vater sagte, ja, du hast ja Gaben und Opfer, Brandopfer, Sündopfer nicht gewollt. Und dann sagt er, den Leib hast du mir bereitet. Siehe, ich komme. Ich komme zu tun deinen Willen. Mit anderen Worten, niemand hat den Willen Gottes echt tun können. Darum sagt Jesus, ich komme zu tun deinen Willen. Und dann geht das ja weiter, wir haben es behandelt, in diesem Willen, den Jesus vollbracht hat, sind wir geheiligt auf einmal. Durch dieses eine Werk, ich komme zu tun deinen Willen. Und so gab er sein Leben zum Opfer für uns. Und dann haben wir gelesen, in diesem einen Opfer hat er in Ewigkeit vollendet, die geheiligt werden. In Ewigkeit vollendet. Alle, die wir heute hier sitzen und haben Jesus in unserem Herzen aufgenommen, sind vollkommen. Warum betone ich das so? Weil wir geneigt sind, so wie die Hebräer, nicht von dem Vollkommenen auszuleben, sondern immer wieder Gedanken zuzulassen, die uns einreden wollen, du musst dies tun, du musst jenes tun, du musst das tun, um Gott gefallen zu können. Dabei ist es genau umgekehrt. Gott wirkt durch seine Vollkommenheit in Christus zu seiner Ehre sein Werk in uns. Wir können überhaupt kein Werk mehr wirken für ihn. Er wirkt selber die Werke aus der Vollkommenheit in uns, im Heiligen Geist, die ihm gefallen. Wir können nur durch die Schau, und das hatten die Hebräer hier, wieder auf sich selbst, auf die äußeren Umstände, das Herz verschließen für das Wirken Gottes. Und dann verfällt man automatisch wieder in die menschlichen Dinge hinein. Aber solange wir auf Jesus schauen, wirkt er selbst seine Werke in uns, an uns und durch uns. Er schafft Kontakte mit anderen Menschen, wie er es will, weil er die anderen Menschen kennt. Er weiß genau, ob dieses Herz jetzt bereit ist, die Botschaft aufzunehmen. Und wenn er das sieht, dann sendet er uns. So wie einst den Philippus einfach zum Kämmerer aus dem Mohrenland gesandt hat, um ihm diese Botschaft zu sagen, wer der Messias ist. Jesus Christus sandte ihn. Er wusste gar nicht, dass der auf der Straße ist von Jerusalem nach Gaza. Das wusste ja der Philippus überhaupt gar nicht. Aber Gott hat ihn gebraucht, weil er von dem Vollkommenen aus lebte. Verstehen wir? Das ist so einfach und doch für uns Menschen so schwer zu begreifen. Wir denken, und die Hebräer dachten immer, sie müssen noch die Macher sein und sie müssen etwas tun, was Gott gefällt. Wir haben alle bewiesen, dass alles, was wir taten, Gott nicht gefiel. Und darum sprach der Messias Jesus, ich komme zu tun deinen Willen. Keiner hat ihn getan, konnte ihn tun. Ich komme aber und ich tue ihn. Wir sollen also immer wieder daran erinnert werden, dass Gott in Jesus Christus das einmalige Opfer für unsere Sünden gebracht hat. Und dass das Blut Jesu nicht nur die Sünden zudeckte, sondern tilgte. Das war das absolut Neue. Darum haben wir hier gelesen von einem neuen und lebendigen Weg. Der neue lebendige Weg heißt, die Sünden sind nicht nur zugedeckt, sondern sie sind weggenommen, getilgt. Und dadurch hat das Vollkommene plötzlich Platz. Wir sollen daran denken, dass das Blut Jesu nur einmal vergossen werden musste. Und durch dieses eine Mal dennoch alle Sünden hinweggetan worden sind. Verstehen können wir das nicht mit unserem Kopf. Aber der Glaube sagt es uns und Gottes Wort spricht es uns zu. Alle, die Jesus aufgenommen haben, leben jetzt von der Vollkommenheit aus. Es braucht kein Opfer mehr. Weder in Werken noch Tieropfer. Darum steht ja hier, das ist der neue Weg. Das andere war der alte Weg. Ja, es war ein wichtiger Gottesdienst, den Israel dort vollführen sollte. Und wir dürfen nicht vergessen, dieser Gottesdienst wurde nur Israel gegeben. Kein Volk sollte solch einen Gottesdienst vollführen. Kein Volk hatte die Aufgabe bekommen. Aber dieser Gottesdienst, für die Sünden immer Tiere zu opfern, ist in Jesus Christus jetzt beendet worden. Kein Opfer mehr. Vollkommen. Die Hebräer, die aus dieser praktischen Erfahrung kamen, und wir verstehen das, dass zu dieser damaligen Zeit ja noch der Opferdienst im vollen Gange war in Jerusalem, hatten es schwer, diese Ablösung völlig in Anspruch zu nehmen. Sie hatten immer die Fragen, sollen wir nicht zusätzlich noch die Tieropfer geben? Jesus ja, aber unsere Werke auch noch. Nein, das geht nicht. Denn unsere Werke taugen nach wie vor nicht, sondern nur Gottes Werke durch uns. Das ist so eine totale Abhängigkeit, die Jesus Christus immer wieder gesagt hat, als er auch durchs Land Israel ging. Er sagte, wer nicht allem absagt, was er hat, wir können noch sagen, was er kann, der kann mir gar nicht folgen. Weil er immer selber tätig sein will und was Gutes tun will. Und weiß gar nicht, ob das überhaupt gut ist. Gut ist nur, was Gott tut. Darum hatte ja, und wir haben uns das schon des Öfteren gesagt, Jesus seinen Jüngern befohlen, sie sollen bitte keinen Weg selbstständig gehen, bevor sie nicht den Heiligen Geist empfangen haben. So steht es in der Apostelgeschichte. Bleibt hier zu Jerusalem. Macht nichts. Wartet auf diese Verheißung des Vaters, bis ihr den Heiligen Geist bekommt. Erst dann werdet ihr meine Zeugen sein. Dann. Denn der Geist zeugt ja. Ihr könnt ja nicht zeugen, weil ihr gar nicht in den Himmel gucken könnt mit euren Augen und denken könnt in den Himmel. Aber der Geist, der kommt aus dem Himmel und er wird zeugen durch euch. Er wird ein Zeugnis geben, dass die anderen sagen, woher wissen die denn das? Warum sind die so gewiss in der Aussage? Das ist der Geist. Der weiß ganz genau, dass das, was hier steht, stimmt. Merken wir, und hier ist so ein Gerangel zwischen dem äußeren Leben für Gott und dem geistlichen Leben. Darum wird hier ja gesagt, richtet euch jetzt bitte danach, was neu geworden ist. Wir hatten zum Beispiel auch in Vers 15 und 16 gelesen, dass das, was hier zuvor war, dass die Sprache Jesu war, ich komme zu tun dein Willen, das bezeugt uns auch der Heilige Geist, der sagt, dass das so ist. Denn nachdem er zuvor gesagt hat, das ist das Testament, das ich Ihnen machen will nach diesen Tagen, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn will ich es schreiben. Ich will das tun. Ich will das durch meinen Geist tun. Wir merken also, wir können uns das nicht erarbeiten, nicht verdienen, nicht herabziehen, sondern es muss von oben gegeben sein, vom Vollkommenen her. Und wenn diese Freudigkeit in unserem Herzen ist, dass wir plötzlich hineingehen können in das Allerheiligste, das heißt in die Gegenwart Gottes, dann sollen wir nicht mehr zurückschauen und versuchen, einen anderen Gottesdienst zu üben. Denn mit dem einen Opfer ist alles hinweggenommen, was hinderlich war. Mit einem Opfer. Die Opfer, die Israel bringen sollte, sie waren gleichsam nur eine Entschuldigung für das, was sie getan haben. Gott nahm diese Entschuldigung an für eine gewisse Zeit, damit er das Volk nicht vertilgen musste. Gut, ich sage es mal menschlich, ich nehme die Entschuldigung an, du hast das Tier geopfert, reden wir im Moment nicht drüber, was du gemacht hast. Aber weg ist es nicht, was du gemacht hast. Weg ist es nicht. Da muss ein anderes Opfer kommen. Also es wurde entschuldigt, aber das Opfer Jesu, das ist nicht nur die Annahme einer Entschuldigung, sondern einer Tilgung aller Sünden. Ein riesengroßer Unterschied. Und von diesem neuen Stand aus sollen wir leben und uns darin freuen. Wir haben ja gelesen, wenn wir die Freudigkeit haben, dass das so ist, ja dann können wir auch ganz anders Gott nahen. Aus dieser Freudigkeit. Und ihm zur Verfügung stehen. Denn im Alten Bund verhieß Gott Segen und Leben in dieser Zeit für alle, die das Gesetz hielten. 5. Mose 28 wird dort geschrieben, wenn ihr die Gebote haltet, das und das und das, dann will ich euch segnen, materiell, menschlich, das Haus, die Familie, den Acker, eure Tiere. Das will ich segnen. Das waren also verbundene materielle Verheißungen aufgrund des Gehorsams dem Worte Gottes gegenüber. Aber es reichte nicht zum Himmel. Es reichte nicht zum Himmel. Auch wenn sie versuchten, die Gebote zu halten. Es reichte nicht. Der himmlische Segen konnte nicht ausgeschüttet werden. Der konnte erst durch Jesus Christus und die Gabe des Heiligen Geistes spürbar und durch das Verhalten der Jünger sichtbar werden. Das Neue Testament ist also wahrhaftig und, wie haben wir gelesen, lebendig. Lebendig, ja? Lebendig, weil unsere Seele den Zugang zu Gott, dem Lebendigen, bekommen hat. Das bedeutet ewiges Leben. Wer den Zugang zu Gott bekommen hat, hat das ewige Leben bei ihm. Wer nicht den Zugang zu Gott bekommt, kann nicht ewig leben bei ihm. Deswegen gab es vorher dieses ewige Leben nicht durch die Tieropfer. Es musste Golgatha, es musste das einmalige Opfer geschehen aufgrund dessen, dass der Messias, Jesus Christus, den Willen des Vaters tat, den keiner sonst getan hat und tun konnte. Dieses wahrhaftige und neue und lebendige, dieser lebendige Weg zeigt sich darin, dass Jesus Christus nach seiner Auferstehung, und so lasen wir es ja auch schon zuvor in Vers 12, sich zur Rechten Gottes setzte. Wer kann sich zur Rechten Gottes setzen? Nur der, der seinen Willen vollführt hat. Und somit ist uns in Jesus Christus dieser Weg geöffnet worden. Und das sollten die Hebräer neu verstehen. Alle irdischen Priester hatten ja täglich viel zu tun, um Entschuldigung vorzubringen vor Gott und Vergebung zu erbitten. Sie mussten jeden Tag von morgens bis abends und die ganze Nacht arbeiten. Deswegen wurde das Priestertum ja in verschiedene Teile aufgeteilt. Irgendwann musste der Priester auch mal schlafen. Aber wenn der schlief, dann hat ein anderer gearbeitet. Tag und Nacht. Das Brandopfer musste Tag und Nacht brennen. Es gab keinen Unterbruch, ja? Und das war eine riesige Arbeit. Das ganze Volk und die Leviten und die Priester wurden da hineingenommen. Und nun ist durch dieses einmalige Opfer, dieses Arbeiten Tag und Nacht in dem vorhergehenden Gottesdienst überholt worden. Überholt worden. Allerdings alle, und das will ich sagen, auch weil manche dann vielleicht denken, nun, Israel wird ja oder braucht die Opfer nicht mehr bringen. Alle, die Jesus noch nicht aufgenommen haben, auch in Israel, sind noch verpflichtet, den alten Gottesdienst zu tun. Den vorschattenden Gottesdienst auf das Eigentliche. Aber wenn sie mit dem Messias Jesus aufgenommen, dann haben sie das einmalige Opfer. Dann brauchen sie nicht wieder Tieropfer zu bringen oder in den Tempel zu gehen. Sie brauchen dieses Gebäude dann nicht, aber das Gebäude brauchen alle, die noch auf den Messias warten, die ihn noch nicht kennen. Und nun die Auswirkungen des lebendigen Glaubens. Lebendig, Freudigkeit haben wir, in das Allerheiligste zu gehen. Wenn wir das tun, dann sollen wir hingehen mit wahrhaftigem Herzen. Ich will mal diese fünf Punkte kurz ansprechen, was das bedeutet. Wahrhaftiges Herz heißt doch, zu Gott kommen ohne Nebenabsichten. Was meine ich damit? Wir lesen ja zum Beispiel auch im Lukas-Evangelium davon, dass einige gerne mit Jesus gehen wollten. Sie wollten ihm folgen. Aber sie hatten noch ihre persönlichen Absichten. Ja, ich will noch zu Hause auf Wiedersehen sagen. Ich will noch meinen Vater begraben. Und andere wiederum, die eingeladen werden in dem Gleichnis zur Hochzeit des großen Königs. Ja, ich habe ja noch meine Frau jetzt gerade genommen. Da muss ich ja auch noch eine Verbindlichkeit eingehen. Ich habe mir Tiere gekauft, die muss ich noch ansehen. Ich muss noch meine Landwirtschaft in Gang bringen und so weiter. Das heißt Nebenabsichten. Nebenabsichten bedeutet, ich will Gott nutzen für meine Sache, die ich mir vorstelle. Und wenn es hier heißt, dann sollen wir mit wahrhaftigem Herzen nahen, das heißt also ohne Nebenabsichten, sondern allein mit dem Willen und der Absicht, Gott zu begegnen und von ihm beschenkt zu werden. Nichts, was im alten Leben war, auch hier bei den Hebräern, im Sinne des äußeren Gottesdienstes festhalten wollen. Festhalten wollen. Das habe ich immer so gemacht, das mache ich weiter so. Nein. Mit wahrhaftigem Herzen heißt auch hier im Hebräerbrief, haltet nicht das Alte fest. Orientiert euch an dem Vollkommenen in Jesus Christus. Und nichts in dieser Welt mehr wichtiger sehen und erkennen oder höher achten als Jesus. Mit wahrhaftigem Herzen. Wir könnten mit dem Psalmsänger Folgendes sagen, Psalm 73, Vers 25 heißt es ja dann, wenn ich ihn nur habe, das ist das Wichtige, wahrhaftig, wenn ich nur ihn habe, dann frage ich nichts mehr nach Himmel und Erde. Das meint hier der Hebräerbrief auch, mit wahrhaftigem Herzen. Wenn du das Vollkommene hast, dann fragst du nicht mehr nach Himmel und Erde. Das ist alles zweit-, dritt-, vier-, fünftrangig. Erstrangig ist das Vollkommene. Und was er euch sagt, der Vollkommene, das tut. Denn darin seid ihr ewig geborgen. Und das löst Freudigkeit aus, immer wieder in das Allerheiligste zu gehen und Gott zu fragen, was willst du, dass ich tun soll? Und das Zweite war, wenn ihr diese Freudigkeit habt, dann schaut also nicht zurück, sondern kommt auch zu dem Vollkommenen in völligem Glauben. Völliger Glaube heißt doch, ich vertraue darauf, dass wirklich in Jesus Christus alles vollbracht ist. Alle meine Sünden getilgt sind. Ich muss sie nicht immer wieder vorholen. Weder bei mir noch beim anderen. Sie sind alle getilgt. Sie sind alle vergeben. Völligen Glauben. Keinen Zweifel aufkommen lassen, dass der himmlische Vater nicht alles vollbracht hätte in seinem Sohn. Völligen Glauben heißt Glauben, dass kein anderes Opfer mehr nötig ist, weder durch Bußübungen noch durch gute Werke, sondern glauben, dass der Satan wirklich besiegt ist. So wie es auch in 1. Mose 3,15 heißt, der Samen des Weibes wird der Schlange den Kopf zertreten. Und Kopf ist ja das beherrschende Element. Aus dem Kopf kommen dann diese Gedanken, die Vorgaben, was der Mensch zu tun hat. Der Kopf des Satans ist zertreten. Mit anderen Worten, er hat nichts mehr zu sagen. Das heißt, völliger Glaube. Er ist wohl da und er ist noch in gewisser Hinsicht tätig. Aber die Hebräer und die Gläubigen, auch in der heutigen Zeit, sollten vergewissert werden, er kann euch nicht mehr schaden. Wenn ihr in diesem völligen Glauben bleibt. Das Anrecht auf euer Leben ist total, total weggenommen. Merken wir, warum dieser Hebräerbrief geschrieben ist? Weil wir selber auch bei uns zweifeln, ob es so ist. Wir leben oftmals auch nicht in diesem Bewusstsein. Es ist total alles, jedes Anrecht weggenommen. Und alle Schuld in meinem Leben ist beglichen. Darum konnte der Apostel Paulus sagen, und hier verstehen wir, er lebte aus dieser Freudigkeit ins Heiligtum zu gehen. In 2. Korinther 2,14 sagt er, Gott sei gedankt, der uns alle Zeit Sieg gibt in Christus. Alle Zeit Sieg, das bedeutet ja, hier kann der Satan nicht mehr dazwischenreden. Sonst hätte ich ja nicht alle Zeit Sieg. Allerdings sagt er, der Sieg ist nur in Christus. Wenn ich durch Unglauben mich da herausbringe, dann habe ich den Sieg wieder nicht. Aber in Christus ist der Sieg. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Da ist der Sieg. Das heißt mit völligem Glauben. Und das Dritte, wer diese Freudigkeit hat, der soll kommen besprengt im Herzen. Das heißt mit einem ganz freien Gewissen. Ganz freien Gewissen. Er darf Gott loben und preisen, in dem Bewusstsein, ich darf dir nahen, du schickst mich nicht fort, ich habe vor dir keine Schuld, du hast sie bezahlt, ich bin frei und offen, dass du mich senden kannst. Wie sagte der Herr Jesus? Er sagte zu den Jüngern, wie mich mein Vater gesandt hat, so ich euch. Also er sagt nicht abgeschwächt, ja euch ein bisschen anders als mich, nein, wie mich mein Vater, so ich euch. Das heißt, weil ja sein Geist uns sendet, deswegen ist er selber dabei. Er ist der Sendende und zugleich in uns auch der Gesandte. Also besprengt im Herzen, wenn wir Gott glauben und wenn wir dankbar sind für die ewige Erlösung durch das Blut des Lammes, sollen wir auch als solche zu ihm kommen in dieser Dankbarkeit und vor ihm leben. Vor ihm als freie Leben, die nicht mehr an die vergangenen Sünden denken und die Folgen dieser Sünden, sondern ein freies Gewissen haben und in Anspruch nehmen und völlig frei dem Herrn dienen. Das ist so wichtig, dass man nicht an die Vergangenheit denkt und sagt, na ja, was ich gewesen bin. Auch wenn im Petrusbrief steht, dass diejenigen, die nicht treu sind, vergessen der vorhergehenden Reinigung. Das ist wieder was anderes. Hier heißt es nur, sie vergessen, dass sie frei geworden sind. Aber hier sollen wir nicht an das, wovon wir frei geworden sind, denken, sondern dass wir frei geworden sind. Daran sollen wir denken. In Galater 5, Vers 1 sagt der Apostel Paulus auch, ihr seid ja zur Freiheit gerufen, bleibt in dieser Freiheit. Das Wort Freiheit beinhaltet das reine Gewissen vor Gott. Denn wenn ich wieder zurückschaue, werde ich blockiert für den Dienst, für den Gottesdienst hier in dieser Zeit. Wir dürfen also mit Paulus rufen und sagen, das Alte in 2. Korinther 5, Vers 17, ja, ist jemand in Christus, der eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das heißt, besprengt im Herzen, reines Gewissen. Und das Vierte, gewaschen am Leibe. Ja, da fragen wir uns, was hat denn das zu bedeuten? Im Alten Bund mussten die Priester sich immer die Hände und die Füße waschen, bevor sie Gottesdienst tun. Ja, da gab es ein Waschbecken vor der Stiftshütte und vor dem Tempel, und da mussten sie sich drin waschen. Und in Johannes 13 unternahm Jesus bei seinen Jüngern auch eine Waschung. Er wusch ihnen die Füße. Petrus dachte, er müsse noch mehr gewaschen werden, ja, den Kopf und alles. Nein, sagt der Herr, wer rein ist, der ist rein. Er braucht nur eine kontinuierliche Waschung, wo er mit der Welt wieder in Berührung gekommen ist. Nur die Füße waschen. Und das meint der Apostel Paulus auch im Brief an die Epheser, Kapitel 5, Vers 26, dass wir im Wasserbad des Wortes baden sollen. Das heißt, das Wort, wer also ins Heiligtum kommt, der soll am Leibe, der äußere Mensch, den er noch rumträgt, das Wort Gottes wirken lassen, dass der äußere Mensch nicht gegen den Geistlichen arbeitet, sondern umgestaltet wird oder, wir könnten fast sagen, gehorsam werden muss. In Römer 6 schreibt der Apostel das auch so in diesen Worten und sagt, haltet euch jetzt dafür, Vers 11, dass ihr der Sünde gestorben seid. Haltet euch dafür. Nun, wir haben ja noch den Leib, wir gehen durch diese Zeit und merken, dass wir angefochtene Leute sind. Halte dich dafür, dass du der Sünde gestorben bist und lebe jetzt Gott in Jesus Christus. Lass die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe, aber damit das in dem Leibe nicht geschieht, brauche ich immer das Wasserbad des Wortes, das mir dann immer sagt, das ist nicht richtig, das solltest du nicht tun. Ja? Je mehr wir in der Bibel lesen, desto mehr schwimmen wir im Wasserbad des Wortes. Und in dieser Form der ständigen Reinigung des äußeren Menschen oder Zurechtbringung des äußeren Menschen sollen wir Gott nahen, damit nicht der äußere Mensch wieder selbstständig spazieren geht. Denn auch im Römerbrief nochmal, Kapitel 7, Vers 19, sagte ja der Apostel Paulus, er sprach von dem Menschen, der noch nicht das Vollkommene in sich hatte, das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse. In anderen Versen sagt er, ich wollte ja eigentlich das Gute tun, aber ich habe es nicht geschafft. Jetzt spricht er aber ein Kapitel weiter zu den Gläubigen und sagt, passt auf, jetzt ist was passiert. Jetzt habt ihr den Heiligen Geist, das Vollkommene bekommen. Darum ist nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln. Nicht. Also da ist was Neues. Eben hat er noch gerade gesagt, ja, ich wollte das Gute tun, ging nicht. Und jetzt sagt er, die nicht, Entschuldigung. Tja, die nicht nach, nein, das klappt nicht. Nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Ja, irgendwie habe ich nicht weiter. Danke. Also er zeigt auf den Wechsel im Wandel. Und was bedeutet das praktisch? An die Kolosser schrieb er dann, praktisch bedeutet das, dass ihr nicht mehr im Geiz, im Zorn, im Grimm, in der Bosheit, in der Lästerung leben müsst, sondern jetzt durch den Geist im Erbarmen, in der Freundlichkeit, in Demut, Sanftmut. Da klingt genau das an, was Jesus sagt, auch im Matthäusevangelium. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Genau das kommt dann zum Tragen. Durch das Vollkommene, den Vollkommenen, durch seinen Geist. Und wir verspüren, dass wir auch ähnlich wie die Hebräer immer wieder auch in das Äußere hineinfallen. Und da ist es dann nicht so, wie hier beschrieben. Aber wir sollen bedenken, wer uns erlöst hat und dass wir erlöst sind. Und das Fünfte, wenn wir diese Freudigkeit haben, in das Allerheiligste eingehen zu können, aufgrund des einmaligen Opfers, aufgrund der totalen Streichung aller Sünden, Liebe Geschwister, wir haben ja auch darüber gesprochen, wie kann ich denn den Glaubensbruder und die Glaubensschwester lieben? Es ist nur möglich, wenn ich nicht meine Beziehung auf seine Fehler abstelle. Wenn ich ihn als Vollkommenen sehe, sonst kann ich ihn nicht leben, dann mache ich mir nämlich negative Gedanken über ihn. Und die Ermahnung untereinander soll nicht sein, pass mal auf, mach das mal nicht so, sondern die Ermahnung heißt, blicke auf den Vollkommenen. Da gehörst du hin. Lass doch das zu. Das ist die Ermahnung, die geistliche Ermahnung. Das andere ist nur eine Maßregelung und das führt nie zum Guten. Deswegen das Fünfte, haltet fest an dem Bekenntnis. Vorher haben sie sich bekannt zu dem äußeren Gottesdienst, jetzt haben sie den geistlichen Gottesdienst aus der Vollkommenheit für die Vollkommenheit. Haltet an diesem Bekenntnis, dass in dem Sohn Gottes alles beglichen ist, fest. Wenn wir das Herrenmahl zu uns nehmen, dann bezeugen wir ja dieses Bekenntnis. Christus starb für uns, ich sterbe mit Christus, er hat alles fertig und vollkommen gemacht. Er hat mir die Seligkeit gegeben und es gibt keine Seligkeit außer in Christus. Das haben ja hat ja der Apostel Petrus auch in der Pfingstpredigt gesagt, unter anderem nach Pfingsten, es ist denn keinem anderen Heil. Da kann man suchen, wo man will, in keinem anderen Heil. Ist uns kein anderer Name unter dem Himmel gegeben. Kein Opfer ist gegeben worden, in dem wir diese Seligkeit haben können, außer in Christus. Also halte fest an diesem Bekenntnis. Du hast, wir haben, die anderen haben keine Seligkeit außerhalb von Christus. Nur in ihm. Und diese Ermutigung sollen wir untereinander haben. Dieses Bekenntnis soll festgehalten werden, trotz der Anfechtung in dieser Welt. Ich habe hier einen kleinen Artikel bekommen, will ich mal an auszugsweise lesen, von den Geschwistern dort hinten. Es war ein Artikel, eine Stellungnahme in der Welt. Ich habe es mal gelesen, es ist doch interessant. Da schreibt ein Matthias Kamann: Zwar ist es für gläubige und religiös interessierte Menschen erst einmal deprimierend, was die neue Mitgliedschaftsuntersuchung der evangelischen Kirche in Deutschland ergeben hat. Nicht an Gott zu glauben, wird in Deutschland selbstverständlich. Areligiosität ist nicht mehr begründungspflichtig, hat nichts mit unerfüllter Gottsuche oder Zweifeln zu tun, sondern ist festes Bekenntnis, weltanschaulich Grundausstattung von mindestens einem Drittel der Bevölkerung, Tendenz steigend, Missionierung offenbar zwecklos. Und dann schreibt er weiter: Als vergebliche Mühe erweisen sich vor allem jene Kommunikationsstrategien, die Gott ausklammern und stattdessen durch Sozialrhetorik, durch gesundheitspolitische Kampagnen gegen die Pille danach oder Psychosäuseln die Leute überzeugen sollen. Also ohne Christus, da ist das vollkommen nicht vorhanden. Wenn die Christen die Zwecklosigkeit solchen Drumherumredens nun einsehen und gleichzeitig feststellen müssen, dass Nichtgläubigkeit ein hartes Bekenntnis ist, dann werden sie hoffentlich anfangen, ihr eigenes Bekenntnis klarer zu formulieren, sich zu dem Vollkommenen zu bekennen. Wo es eine bürgerliche Selbstverständlichkeit wird, offen über Nichtglauben zu sprechen, dürfte es Christen nicht schwerfallen zu sagen, dass sie das ganz anders sehen. Das wäre auch dieses am Bekenntnis festhalten. Einfach zu sagen, Vollkommenheit gibt's nur durch Gott in Christus. Es gibt keinen anderen Weg und dazu bekenne ich mich. Er hat mich angenommen und er will jeden, der zu ihm kommt, annehmen. Und dazu gehört auch, es in manchen Übersetzungen, auch in der 84er, steht das Wort, verlasst nicht eure Versammlungen. Und da denkt man dann meistens an die örtliche Gemeinde. Das ist aber hier nicht gemeint. Wenn man das in der Mehrzahl sieht, dann bedeutet es wohl an verschiedenen Orten die Versammlung zu Gott hin. Hier im unrevidierten Text heißt es, verlasst nicht die Versammlung zu Jesus hin. Versammlung aus dem Alten in das Neue. Denn die Gemeinde Jesu wird gesammelt aus allen Nationen. Und verlasst diese nicht, die Hebräer waren dabei, diese Versammlung zu Jesus hin, dem Vollkommenen, wieder zu verlassen und zu dem Alten zurückzugehen. Und da sollen wir uns gegenseitig ermuntern, diese Versammlung zu Jesus Christus nicht zu verlassen. Denn die örtliche Versammlung, das ist ja kein Maßstab. Da kann Gott hineinführen, da kann er herausführen. Das ist nicht das Gefäß. Das Gefäß ist die unsichtbare Gemeinde, in die jeder Wiedergeborene hineinkommt. Darum helft euch untereinander als Erlöste. Macht euch aufmerksam, dass es keinen anderen Heilsweg gibt, außer in dem einmaligen Opfer in Jesus. Wenn aber dann jemand müde und matt geworden ist, wie vielleicht einige der Hebräer, dann sollen wir darauf hinweisen, so wie es Johannes in seinem ersten Brief tat, wenn jemand doch wieder Rückschau gehalten hat, gesündigt hat, soll er wissen, er hat nach wie vor einen Fürsprecher bei Gott, nämlich Christus. Da soll er hinkommen. Ganz neu, immer zu dem Vollkommenen kommen, immer wieder zurückkommen. Auch später lesen wir im Kapitel 12, richtet wieder auf die lässigen Hände und die müden Knie und tut gewisse Tritte mit euren Füßen. Gewisse Tritte können wir nur tun im Heiligtum und gesandt vom Herrn. Das sind gewisse Tritte, das ist die Freudigkeit, das ist das Neue, das ist das Lebendige, das Bleibende, das Ewige. Und das sollen die Auswirkungen sein, die wir kurz betrachtet haben, des lebendigen Glaubens. Nicht des Glaubens schlechthin. Das glauben ja viele. Steht in der Bibel, die Teufel glauben auch. Aber sie zittern. Glaube allein genügt nicht, dass da ein Gott ist. Lebendiger Glaube, das ist der Beziehungsglaube mit Gott. Der hält und trägt. Und der lässt uns auch gelassen sein in dieser Zeit, weil wir wissen, unsere Zukunft ist gesichert. Und das sollten die Hebräer auch ganz nah in ihrem Herzen zulassen und nicht mehr die Augen auf das Sichtbare gerichtet haben, auf den sichtbaren Gottesdienst, der doch nur eine Vorschattung war vom Eigentlichen. Soweit zu diesen Versen hier im Kapitel 10. Es geht ja dann noch einen Schritt weiter. Wir werden ja dann auch unbedingt an diesen Ganzheitsglauben, so will ich mal sagen, erinnert, wo keine Lücke für eigene Entscheidung mehr sein soll, sondern Glaube an die totale Führung Gottes. Da kommen wir ja dann im 11. Kapitel nachher auch dazu.